Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hallo und grüß euch. Ich bin hier heute mit der Susanna Stangl. Servus Susanna. Hallo, grüß dich. Und was machst du so? Ich bin Bezirksstellenleiterin der Arbeiterkammer Mödling. Also Arbeiterkammer Niederösterreich, Bezirksstelle Mödling. Okay, Arbeiterkammer. Das heißt, was ist das genau? Das ist die gesetzliche Interessensvertretung für die Beschäftigten, also Arbeitnehmer, sprich Angestellte, Arbeiter, wie auch Lehrlinge. Mhm. Und die vertreten wir vor den Firmen, vor dem Gericht und unterstützen bei Ausbildungen. Okay. Also ein großes Spektrum an okay. Arbeit. Das heißt, ihr vertretet und unterstützt die. Wie schaut das aus? Was macht ihr da genau? Beispiel. Ich glaube, mit einem Beispiel tut man es immer leichter. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel fangst du einen neuen Job an, kriegst du einen Dienstvertrag, der wahrscheinlich nicht nur eine Seite hat, sondern 5 bis 10 oder auch mehr. Ja. Und ich denke, als Laie, wenn man nicht jeden Tag mit Verträgen und Klauseln zu tun hat, wird man es manchmal sehr schwer tun, das sich auszukennen. Mit so einem Vertrag kannst du zu uns kommen. Okay. Wir schauen uns den an, wir schauen uns die Kollektivverträge an dazu, weil die Dienstverträge sind zum Teil mit Kollektivverträgen hinterlegt, wenn die Firma einen Kollektivvertrag hat. Jede Firma, Branche hat keinen Kollektivvertrag. Dann wird es mit denen eben kontrolliert. Mhm. Stimmen die Passagen? Gibt es irgendwelche Vereinbarungen, die sehr wohl möglich sind, wie Befristungen zum Beispiel? Also es muss nicht nur immer eine Probezeit sein, sondern es kann auch eine Befristung sein, wo man genau weiß, wie lange bin ich dort beschäftigt. Oder es geht dann in ein unbefristetes Dienstverhältnis. Ja. Es ist beinhaltet, was verdienst du, welche Arbeitszeit hast du und dann gibt es halt noch so Sonderklauseln, Konkurrenzklausel und Konventionalstrafen. Also wir haben ja schon ein ganzes Spektrum, das kontrollieren wir. Wir können dann wirklich sagen, stimmt, kann man beruhigt unterschreiben, es ist alles in Ordnung. Falls irgendwo für uns etwas unklar ist, dann sagen wir das und sagen, okay, bitte nochmal nachbessern, nochmal mit Dienstgeber reden, schauen, ob man den oder den Passus verändert. Und in dem Fall übersetzt ihr das einfach auf verständlich. Genau. Das ist jetzt einen Service, den ihr anbietet. Das ist allerdings auch ein breites Spektrum, höre ich daraus. Das ist viel Arbeit. Ja. Das heißt, was ist da alles dabei? Eben Vertragsrecht, Arbeitsrecht? Genau. Also wir kontrollieren Abrechnungen, wir schauen uns Einstufungen an. Es gibt Themen Pflegeurlaub, Urlaubsgesetz generell. Also eigentlich jeden Punkt, jede Position, die dein Arbeitsleben einmal begleiten kann, können wir abdecken. Wir decken auch Mutterschutz ab. Das heißt, wenn Arbeitnehmerin schwanger wird, wie schauen die ganzen rechtlichen Voraussetzungen an? In weiterer Folge Karenz, wo ja die Väter ja genauso gefordert sind, dass sie in Karenz gehen sollen. Es gibt ja auch jetzt ein neues Kinderbetreuungsgeldkonto ab 1. März. Also somit ist ja da auch viel Arbeit für uns in Kooperation mit der Gebietskrankenkasse. Wir bieten an Sozialrecht. Sozialrecht, da gehört hinein Arbeitslosengeld, Bescheide, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt. Sozialrecht auch in Form von Pensionsablehnungen. Also wenn wer einen ablehnenden Bescheid bekommt, schauen wir uns dann an, inwieweit kann man das vor Gericht bringen. Dann haben wir noch Jugendschutz, auch ein großer Punkt. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer werden Erhebungen durchgeführt in § 3a Berufsausbildungsgesetz, wo zum Beispiel festgestellt wird, ob ein Betrieb Lehrlinge ausbilden kann. Ja. Wenn der einen positiven Bescheid hat, darf er Lehrlinge ausbilden. Das ist immer eine Kooperation zwischen Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer. Okay. Das heißt, wenn man in irgendeinem von den Bereichen Fragen hat, dann kommt man einfach zu euch. Genau. Ja? Wer ist denn so bei der Arbeiterkammer beschäftigt? Also wir in Mödling haben 2 Kolleginnen im Front Office, die das Sekretariat abwickeln, inklusive Terminvergabe. Ja. Dann habe ich insgesamt 4 Berater, sprich 2 Beraterinnen, 2 Berater, die eben Arbeits- und Sozialrecht beauskunften. Ja. Eine Kollegin davon ist speziell ausgebildet für den Lehrlings- und Jugendschutz, die auch dieses § 3a-Verfahren durchführt. Und dann habe ich noch zwei Reinigungskräfte im Haus, die unter anderem nicht nur die Reinigung vornehmen, sondern auch die Saalbetreuung. Weil wir haben ja einen großen Saal, den wir auch vermieten. Und Veranstaltungssaal auch noch mit dabei. Genau. Hat auch nicht jede Beratungsstelle. Nein. Das war nochmal ein eigener Service. Genau. Okay, das heißt, was machst du denn eigentlich hier? Viel. Viel. Es ist viel zu koordinieren, weil wir haben ja nicht nur die Bezirksstelle, weil wir haben ja in Niederösterreich zwei Außenstellen auch. Das eine ist eben in Schwechern mit dem Flughafen gemeinsam. Mhm. Wir haben die Shopping City dabei. Ja. Wir haben dort eben ein Büro, das von uns betreut wird, genauso mit Öffnungszeiten, dass die Beschäftigten von der Shopping City gleich direkt bei uns ansprechen Shopping können. Shopping City, wer es vielleicht nicht kennt, ist ein sehr, sehr großes Einkaufszentrum mit entsprechend vielen Mitarbeitern. Genau, also wir haben dort in etwa 5000 Beschäftigte. Ja. Also das lohnt sich dann schon. Habt eine Beratung dann vor Ort. Eine Beratung vor Ort. Meine Aufgabe grundsätzlich einmal die Koordination von Terminen, Saalbelegungsplan, das ist also das ganze Organisatorische, dass das funktioniert. Dienstplanerstellungen, wir haben auch Telefondienste. Wir haben in ganz Niederösterreich haben wir jeder eine Anzahl an Telefondiensten, die er abwickeln muss, damit eben Dienstnehmer schneller zu einer Auskunft kommen. Das ist aber genauso mit einem Dienstplan zu koordinieren. Ja. Das habe ich über. Wir haben einige Veranstaltungen, die wir selber durchführen, beziehungsweise wo auch wir selber vortragen, wie zum Beispiel die Kooperation mit der Gebietskrankenkasse Ein Kind kommt. Ja. Da ist so, dass die Vorträge von der Gebietskrankenkasse und von mir abgehalten werden. Gebietskrankenkasse Leistung, ich mache den arbeitsrechtlichen Teil. Wir veranstalten eben auch Notariatsveranstaltungen. Also wir haben viele Kooperationen, wo wir dann gemeinsam eben Veranstaltungen anbieten, damit eben eine breitere Masse an Informationen kommt oder sie dafür auch immer interessieren kann. Wir haben sehr viel Netzwerkbesprechungen, also wir versuchen sehr mit allen Kooperationspartnern und auch mit den regionalen Institutionen wie Wirtschaftskammer, AMS oder auch Bezirkshauptmannschaft, dass wir gute Kontakte pflegen. Damit erfahren wir viele Dinge, wo wir das weitergeben können, damit die Menschen einfach kürzere Wege haben. Ja, das heißt, selbst wenn ihr mal was nicht beantworten könnt, wisst ihr, wo ihr die Leute hinverweisen müsst. Also es ist schon so oft, dass bei uns Menschen andocken, die sagen, okay, wir sind die letzte Anlaufstelle, weil sie sind jetzt schon bei 3-4 verschiedenen Stellen gewesen, keiner war wirklich zuständig. Und da haben wir schon sehr viele Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wir können uns einmal erkundigen, wo gehört er wirklich hin. Manche Themen sind ja sehr durchwachsen und dann sehr verwinkelt, weil es ist nicht immer nur ein Thema, wo man sagt, genau der ist richtig, sondern man muss das manchmal wirklich ineinander. Genau, man muss manchmal sehr jonglieren können. Und wir haben eben, ich habe in Mödling zwei Veranstaltungen, die ich eingeführt habe. Das eine ist das Social Network Café. Das mache ich zweimal im Jahr. Das ist eben für Betriebsräte und Sicherheitsvertrauenspersonen im Bezirk, wo wir Institutionen einladen, um eben den Betriebsräten oder Sicherheitsvertrauenspersonen einfach kürzere Wege anzubieten. Weil die sind die ersten Ansprechpersonen, wenn es ein Thema gibt im Betrieb, das ganz einfach nicht gleich direkt gelöst werden kann. Und wir haben eben Institutionen eingeladen, wie Gebietskrankenkasse, Arbeitsinspektorat, AMS, also es sind einige dabei, wo dann eben der Personenkreis gleich direkt fragen kann. Okay. Und ich habe festgestellt, in meiner Laufbahn, wenn man ein Gesicht dazu hat, tut man sich oft sehr viel leichter, etwas zu fragen, als wenn man niemanden kennt. Und da habe ich halt die Möglichkeit geschaffen und das kommt sehr gut an. Dann ist es nicht unbedingt eine Institution, sondern eine Person. Genau, dann ist es die Person. Und alles klar. Und wir sparen uns natürlich dann schon sehr viel Umwege oder Zeit, die dann leider auch verloren geht, bis man dann wirklich zu der Antwort kommt. Ja, und das Zweite, was ich seit vorigen Jahren mache, ist eben die Messe Berufe zum Angreifen in der Pyramide mit Ihnen als Kooperationspartner. Pyramide, muss man auch dazu erwähnen, großes Veranstaltungszentrum hier in der Region. Bisschen Nostalgieeffekt, da man ja früher mal dort schwimmen gehen konnte. Ja, war mal ein Schwimmbad, jetzt ein Veranstaltungszentrum. Berufe zum Anfassen heißt das. Berufe zum Angreifen, genau. Ist eine Berufsorientierungsmesse. Ja. aber etwas anders als die Bildungsmessen, die wir alle kennen, okay, oder wo wir unsere Kinder schon überall hingeschickt haben. Wir beginnen schon ab der 4. Volksschule. Okay. Und bieten das eben 4. Volksschule, 1., 2. Unterstufe an. Und das Besondere ist, dass die Aussteller, wir sind eben Betriebe und Schulen aus unserer Region, weil wir bieten es für Mödling und für den Bezirk Baden haben wir es heuer mit angeboten. Das ist eben das Besondere, sie müssen sich was überlegen, dass sie den Kindern ihren Beruf oder einen Teil ihres Berufes wirklich anschaulich erklären können. Ja. Das heißt, die Kinder können dort wirklich selber was ausprobieren, was angreifen. Ja. Heuer haben wir gehabt Schule aus dem Ispertal, die haben Fachschaben mitgehabt, also die Kinder haben dann auch die Fachschaben auf den Händen gegabeln lassen, das war ganz besonders. Okay, wow. Oder eben die HTL Mödling war eben auch vertreten, die haben Koffer mitgehabt mit ihren Fachrichtungen, wo die Kinder ausprobieren konnten. Wir haben die ÖBB gehabt, wir haben auch die Blaulichtorganisationen dabei. Ja. Das heißt, wir haben wirklich einen kunterbunten Mix, wo wir ganz einfach den Kindern oder auch dann den Eltern, weil es gibt ja auch einen Nachmittag, wo die Eltern mitkommen können, einfach zeigen wollen, welche interessanten Betriebe haben wir da im Bezirk. Ja, ja. Und das ist wirklich ein interessanter Bezirk. Und was tun die eigentlich? Mhm. Ich glaube, das ist, man, so wie wir jetzt das Interview führen, man kennt zwar vieles, man hat zwar ein, vielleicht ein bisschen ein Gesicht noch davor, aber was tun sie wirklich? Wie schaut die Realität aus? Wie schaut es dahinter aus? Und wie, das klingt doch sehr interaktiv, was du da beschreibst. Genau, und das macht Spaß. Das heißt, das sind so deine zwei großen Steckenpferde. Ja. Wie schaut denn dein Arbeitsalltag aus? Der Arbeitsalltag, sehr unterschiedlich. Ja. Also es gleicht kein Tag dem anderen. Mhm. Wir fangen um 8 Uhr, also Bürozeiten bzw. Öffnungszeiten haben wir Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und am Freitag 8 bis 12. Und der Alltag jetzt von mir ist so, dass ich bei sehr vielen Besprechungen bin. Ja. Wir haben es auch niederösterreichweit mit unseren anderen Bezirksstellen. Mhm. Wir haben auch Besprechungen jetzt aus der Region mit verschiedenen Institutionen. Es gibt natürlich auch Veranstaltungen, wo wir dabei sein müssen. Dann kommt eben das Organisatorische, wie Dienstpläne, Sorgen, Probleme, die die Kollegen haben, wo wir kurzfristig was klären müssen. Und ich mache auch selber Beratungen noch. Also das ist, dass man also eben auch Arbeits- und Sozialrecht, bist du auch mit dabei. Genau. Ja. Weil da merkt man erst richtig, wo drückt wirklich der Schuh, was kann man noch vielleicht verändern, anbieten. Wir machen Betriebsbesuche. Ja. Wir gehen wirklich in die Firmen, wir schauen uns die Betriebe an, reden kurz mit den Beschäftigten. Das sind immer so einmal im Jahr wird das halt wirklich forciert. Ja. Wir machen es zwar unter dem Jahr auch, aber da jetzt zum Beispiel haben wir Regionaltour laufen. Das heißt, wir machen uns wirklich mit Betrieben Termine aus, bringen den Beschäftigten unsere Serviceangebote in Form von einem Gutscheinheft, um ganz einfach einmal wieder bei den Menschen zu sein und nicht zu warten, bis sie zu uns kommen. Um auch einfach präsent zu sein, damit man weiß, euch gibt's. Genau, und auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, welche Serviceangebote wir noch haben. Weil wir haben ja auch zum Beispiel Konsumentenschutz, den wir nicht selber jetzt als Berater da in der Bezirksstelle Auskunft geben können, aber wir haben Sprechtage. Ja. Also wir haben eben sehr viele Bereiche, die wir abdecken. Oft braucht man es nicht. Man kann man vielleicht sagen, Gott sei Dank, dass man uns nicht braucht. Auf der anderen Seite gibt es aber viel Informationsmöglichkeiten, die einem das tägliche Leben wahrscheinlich etwas erleichtern würden, wenn man es weiß. Und du bist jetzt Bezirksstellenleiterin. Das ist deine offizielle Arbeitsbeschreibung. Genau. Wie wird man das bitte? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das ist der typische Weg. Ja. Wie war denn dein Weg? Mein Weg hat vor vielen, vielen Jahren begonnen. Ja. Ich habe einmal eben im Front Office im Sekretariat begonnen. Mhm. Also somit, ich kenne in einer Bezirksstelle wirklich jede Tätigkeit. Mhm. War jahrelang im Sekretariat, habe dann Möglichkeiten eben bekommen, Schulungen zu machen. Das Thema hat mich immer sehr interessiert, weil es ganz einfach kein Schwarz, kein Weiß gibt, sondern wir haben sehr viele Graubereiche. Okay. Wir haben wirklich mit Schicksalen zu tun. Mhm. Im Prinzip jeder, der zu uns kommt, hat ein Problem oder hat eine Frage oder weiß eben nicht, wo er hingehen soll. Und erwartet sich von euch Hilfe. Genau. Und ich finde es auch toll, dass man dafür da ist. dass wir die Möglichkeiten, die uns eben offen stehen, mit Netzwerken, mit Informationen, da wirklich einen Weg zu weisen. Hat mir immer gefallen, also deswegen waren auch die Schulungen und die Ausbildungen, die bei uns intern angeboten werden, für mich immer sehr interessant. Habe dann die Ausbildung zum Berater gemacht, habe dann eben selbstständig Arbeits- und Sozialrecht beraten, habe jetzt dann mal die andere Seite kennengelernt, vorher macht man einen Termin aus, dann berät man selber. Ja. Das heißt, was hat diese Ausbildung beinhaltet? Das ist eher eine rechtliche Ausbildung. Genau, also wir haben 3 Monate, wir haben die Betriebsräteakademie, die wird von der AK Niederösterreich durchgeführt. Das sind 3 Monate wirklich Intensivkurs. Das heißt, da ist dann wirklich alles. Gesetzeswälzer. Arbeitsrecht, Sozialrecht, Steuer, Konsumenten, Präsentation. Also das heißt, es ist wirklich eine Rundum-Geschichte, sehr intensiv, sehr interessant. Gar nicht so einfach, dass man als Erwachsener wieder die Schulbank drückt. Also auch das musste ich lernen. Und danach ist Praxis angesagt. Also man kann viel aus Büchern lernen, man bekommt das einmal mit, wo kann ich nachschauen? Das ist eines der wichtigsten Dinge bei uns, dass man weiß, welche Gesetze sind wo niedergeschrieben. Wenn du dir mein Regal anschaust, das ist nur ein Bruchteil dessen. Das sind 2 komplette Regale voller diverser Gesetzestexte zu unterschiedlichen Themen. Draußen haben wir einen ganzen Kasten voll. Das heißt, es ist wirklich viel. Da merkt man sich nicht alles, aber wenn man weiß, wo man nachschaut, dann... Also das ist wirklich was wichtig ist, dass man sagen kann, okay, ich weiß, wo ich nachschaue, ich weiß, wo ich anrufe, wo ich die Informationen kriege. Die Praxis ist der beste Schulmeister. Man lernt wirklich bei jedem Fall, es gibt keine 2 gleichen identen Geschichten. Also auch wenn wer zu uns kommt und sagt, ha, ja, mein Nachbar hat das Gleiche und er hat das gekriegt, ich nicht. Es ist nie gleich. Es gibt immer so ganz verschiedene Dinge. Okay. Und ja, dann habe ich jahrelang eben Beratung gemacht, habe mich auf Mutterschutz spezialisiert. Wie lange, wenn ich fragen darf? Wie lange? Wie lange machst du den Job jetzt insgesamt schon? Insgesamt bin ich jetzt 29 Jahre in der AK. Ja doch, das heißt, wir sind ja vor allem mit dabei. Ja. Mutterschutz hast du gesagt? Genau. Also deshalb habe ich mich dann eher spezialisiert. Ist immer interessant, beziehungsweise... Das sind Beratungen, die was Positives bewirken. Die anderen sind meistens doch ein bisschen, ja, nicht immer negativ, aber doch eher schwieriger. Ja. Mutterschutz ist immer was Nettes, weil es kommt danach ein Kind raus. Die begleiten dich aber auch länger. Weil es, Gott sei Dank ist es schon so, dass die werdenden Mütter sich schon sehr zeitig erkundigen, wie die ganze Rechtslage ist. Und dann kommen ja die nächsten Themen, wie wann melde ich meinen Karenz an, wie lange kann ich in Karenz gehen, wo kriege ich Leistungen her, wie das Kinderbetreuungsgeld. Und dann eben in manchen Fällen nach 2 Jahren ist es so, dass dann der Wiedereintritt ist. Also somit hast du manchmal wirklich Beratungen, die einige Jahre dich da begleiten. Ja, man hat mir dann einige Projekte angeboten, die ich dann auch gemacht habe, dabei zu sein. Ich habe dann auch selber eins geleitet. Habe dann ein Assessment Center gemacht. Das ist bei uns für eine Führungskraft einmal das, die Voraussetzung dafür. Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht, dass ich das irgendwann noch in der nächsten Zeit machen werde. Nur leider ist dann eben mein Chef, der Herr Fürst, dann schwer krank geworden, hat dann eben den Beruf nicht mehr ausüben können und bin dann von der Urlaubsvertretung im Prinzip dann in die ständige Vertretung einmal gekommen. Okay, das heißt, es hat erst geheißen, das war was Temporäres. Genau, und dann ist und dann es leider doch dann, also für mich Gott sei Dank, dass es dann so geworden ist. Seit Sommer 2014 habe ich jetzt den Posten fix. Seitdem habe ich jetzt wirklich die Bezirksstellenleitung. Und mir ist noch kein Tag langweilig geworden. Okay. Wie lange sind deine Tage? Offiziell maximal 10 Stunden am Tag. Aber natürlich, du nimmst auch viele Dinge mit, wo du selber überlegst. Ich meine, gerade so wie bei der Messe, da hörst nicht auf, wenn der die Zeiger dann auf den 17 Uhr vielleicht steht. Dann nimmt man den Beruf mit heim. Man nimmt den mit heim, man überlegt, wie kann man das vielleicht einfacher, leichter machen oder welche Firma nimmt man noch dazu. Mhm. Also das sind die Dinge, die man dann wirklich erst macht, wenn man zu Hause ist, wenn man dann die Ruhe hat. Mhm. Im Alltag selber, du hast ständig Anrufe, es kommen eben Beratungen vorbei, es kommen Betriebsräte vorbei. Mhm. Da macht man einfach den Alltagsjob. Mhm. Aber fürs Düfteln, das ist dann eher das, was man dann zu Hause macht. Ja. Was du daheim machst. Was ist denn der nächste große Termin bei euch? Unser nächster großer Termin ist unsere Arbeitnehmerveranlagung. Das heißt, wir bieten den Beschäftigten an, ihre Steuer für sie zu machen. Okay. Dann im Vorfeld muss man sich einen Termin geben lassen. Ja. Das heißt, wir haben eine Hotline, da kann man anrufen, macht sich einen Termin aus. Wir haben es jetzt in Mödling vom 24. bis 29. April. Mhm. Bringt also alle Unterlagen mit. Fünf Tage genau. Wirklich intensiv. Wirklich intensiv. Es ist auch außerhalb der Bürozeiten. Das heißt, man kann auch am Abend sich einen Termin geben lassen, was ja für die Beschäftigten ja einiges einfacher ist. Ja. Bringt alle Unterlagen mit. Den Finanz-Online-Code muss man sich noch holen vom Finanzamt, weil mit dem können wir einsteigen. Und eben Experten, die diese Ausbildung auch haben, machen dann mit dir die Steuerveranlagung und können da gleich sagen, wie viel du auch zurückkriegst. Dass das einmal richtig hast entsprechend. Genau. Hm. Wie viele Klienten habt ihr denn so ungefähr? Also wir haben, nachdem ich jetzt die Zahlen für 2016 habe, ist es so, dass wir in Mödling bei 1800 Beratungen durchführen. Mhm. Die sind eben persönlich wie auch telefonisch schriftlich. Mhm. Und dann haben wir noch den Telefondienst. Also wir haben 22 Telefondienste innerhalb von 4 Wochen. Ein Telefondienst dauert 2 Stunden. Mhm. Und da hast du so manchmal 20 bis 25 Anrufe in den 2 Stunden. Also doch viel. Da hängt man durchgehend am Hörer. Ja, schon. Okay. Das Ohr glüht. Und du hast erwähnt, ihr seid jetzt nicht die einzige Bezirksstelle. 21 andere gibt es, hast du gesagt. Genau. Wie gut seid ihr da untereinander vernetzt? Schon gut. Ja. Also wir haben gemeinsame Schulungen. Mhm. Es ist nicht so, dass wir wirklich nur auf, also wir sind auch unter Verbünde aufgeteilt, vielleicht leichter zum Erklären. Wir haben 4 Verbünde. Ja. Wir gehören eben zum Verbund Süd. Da ist Neustadt dabei, Neunkirchenbaden und eben Mödling. Wir haben teilweise Verbundbesprechungen, das heißt, da kommen wir wirklich innerhalb diesen Verbundes zusammen. Mhm. Wir haben aber genauso fachliche Ausbildungen, wo eben das Sekretariat dabei ist oder die Berater oder auch wir. Manchmal auch kunterbunt, wenn es Themen sind, die zum Beispiel Zeit und Zeitmanagement, wo man sagt, okay, das betrifft alle in irgendeiner Form, da kann sich jeder anmelden. Das war relevant, okay. Wir haben Dienstbesprechungen. Ja. Und ja, untereinander hat man auch so das eine oder das andere, wo man mal das gleiche Thema hat oder und man hört sich. Das heißt, es gibt auch einen regen Erfahrungsausgleich unter die Dienststellen. Schon. Hm? Ich habe auch gehört, dass ihr Preise vergibt. Wie schaut das aus? Die Preise, die haben wir vergeben bei der Messe im Berufe zum Angreifen. Okay. Wir wollten ja den Schülern ja nicht nur jetzt Action bieten und was, ja, sie sollen sich was anschauen oder ausprobieren, sondern unser Ziel ist ja auch, dass die Kinder ja schon ein bisschen bewusster damit umgehen sollen und haben ein Quiz veranstaltet. Okay. Quiz ein bisschen anders als vielleicht bei den anderen, weil wir haben keine Fragen vorgegeben. Okay. Wir haben einen Ausstellerkatalog eben gestaltet, wo auf der einen Seite sich die Firma, dieser der Aussteller, sich präsentieren kann und gleichzeitig hat mir jeder Aussteller eine Frage gegeben, mit seinem Beruf zusammenhängend oder eben mit seinem Produkt. Und wir haben den Kindern gesagt, sie sollen sich 2 Fragen aussuchen. Das heißt, entweder haben sie sich durch den Katalog anschauen, gesagt, ja, das klingt interessant, oder eben, wenn sie den Rundgang gemacht haben und dann bei einem Stand halt dann länger geblieben sind, haben sie dann die Frage eben dann dort besprochen, der zwecks Antwort. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte nicht alles von ohne Wissen beantworten können. Also die Fragen waren schon wirklich... Man hat sich schon damit auseinandersetzen müssen. Genau, man hat wirklich fragen müssen. Okay. Und die Kinder haben dann eben sich 2 Fragen ausgesucht, okay. haben die Quizkarte ausgefüllt und haben das dann bei uns abgegeben. Yeah. Wir haben an diesen 1,5 Tagen, die wir heuer erstmalig gehabt haben, über 2000 Schülerinnen gehabt. Ach doch. Ja, die zu uns gekommen sind, auch teilweise mit ihren Eltern. Und wir haben über 800 Quizkarten gekriegt. Mhm. Ich denke, das ist schon ein ganz schöner Schnitt, ja, dass man da auch stolz sein kann. Ja, und dann haben wir eben vorher mit Firmen, mit Institutionen gesprochen, inwieweit wir Preise kriegen könnten, mhm, weil irgendeine Belohnung soll es ja dann doch geben. Ja. Und wir haben wirklich tolle Preise gekriegt. Okay. Also wir haben zum Beispiel, RUEFA hat uns gesponsert, eine Übernachtung in Salzburg. Die AK hat uns gesponsert, einen Nintendo mit Spielen. Na bitte. Ist ja auch ein toller Preis. Na bitte. Wir haben diverseste Gutscheine gekriegt, mhm, von der Shopping City, von Toys R Us. Mhm. Wir haben Tennis-Schnupperstunden gekriegt. Also quer auf die Bank, was ist. Also wirklich wertvolle Preise. Also tolle Schulrucksäcke. Ja, ja, also, ja. Oder Rapid hat uns Fußbälle, die unterschrieben waren, gesponsert. Okay. Wie auch die Hypo Südstadt, die hat uns auch Bälle gesponsert mit Unterschriften. Also da habt ihr doch ordentlich Unterstützung dahinter. Wir haben tolle Unterstützung gehabt. Wir haben den Kindern wirklich was Tolles anbieten können. Und wir haben das gemeinsam mit der Pyramide dann gezogen. Ja, ja. Und ja, jetzt bin ich noch am Weg, wirklich diese Preise auch noch auszuteilen. Okay. Wir haben das nämlich auch so organisiert, dass wenn jetzt in einer Schule mehr als ein Schüler eben gewonnen hat, dass wir das dann mit den Direktoren organisieren, dass wir die Preise in der Schule übergeben dürfen. Und das kommt irrsinnig gut an. Super, das ist gleich positives Feedback das geben. Das ist echt dann... Sehr schön. Können wir die Kinder gleich nachfragen, weil es ist ja doch ein bisschen Zeit vergangen, das haben sie sich gemerkt. Was ist hängen geblieben, ja? Wow. Also ich bin immer sehr überrascht, was da alles noch hängen geblieben ist. Also nicht nur, wo Action war, wie bei der Polizei oder Rettung oder Feuerwehr, sondern auch die handwerklichen Geschichten, wo sie den Namen stanzen haben können oder beim Anker, diese Stritzeln selber fertigen durften. Ja, ja. Und das macht echt Spaß. Und das, was noch toll war, weil das habe ich heuer zum ersten Mal gekriegt, ich habe 2 Klassenpreise gekriegt. Okay. Das heißt, wir konnten von allen Klassen 2 Preise verlosen. Mhm. Das eine haben wir bekommen von einem Betriebsrat, der hat uns den Eintritt für Haus des Meeres oder Schönbrunn gesponsert. Mhm. Die Klasse hat sich sofort für Haus des Meeres entschieden. Also das war eine schnelle Entscheidung. Ja, ja. Und der zweite Klassenpreis war ein Workshop bei Nimitz. Das heißt, die ganze Klasse darf Schwedenbomben basteln. Super. Genau. Und das macht echt Spaß. Und da merkt man nämlich auch, dass bei dem Alter einfach die Neugierde da ist. Ja, ja. Es ist das Interesse da, es ist die Neugierde da. Die haben keine Scheu, Fragen zu stellen. Mhm. Das ist für mich das Faszinierende dabei. Sie haben mit keinen Handys gespielt. Mhm. Also kann man als Wertkriterium sehr wohl nehmen. Die Interesse war definitiv da. Genau. Und dieses Interesse wäre halt schön, wenn man sich das im Leben behält. Ja, ja. Dass man einfach weiter interessiert ist, sich wirklich überlegt, welchen Job möchte man machen oder welche Ausbildung möchte ich machen. Und dass sie auch wissen, dass sie nicht alleine sind. Das heißt, wenn man Fragen hat, kommt man zu euch. Genau. Apropos, wie kommt man zu euch? Das heißt, jetzt nicht sagen mit dem Auto bitte, sondern wie kommt man zu einer Arbeit bei der Arbeiterkammer? Gibt's da irgendwie einen Einstieg, den man, wenn man sagen möchte, oder wenn man sagt, ich möchte hier einfach arbeiten, gibt's da so den einen Einstieg? Bewerben. Einfach bewerben. Einfach also bewerben. Wir haben ja. Wer wird denn gesucht? Wir haben immer wieder welche Tätigkeiten oder auch in Abteilungen, wo wir gesucht wird. Wir haben ja die Öffentlichkeitsarbeit, wir haben Lehrlingsjugendschutz, wir haben Logistik. Mhm. Das heißt, wir haben ja auch eine Bandbreite. Mhm. Also ich würde niemanden sagen, bitte nicht bewerben, wenn es mich interessiert oder auch das Rechtliche. Mhm. Klar, mit einer rechtlichen Ausbildung tut man sich sicher leichter. Ja. Obwohl das auch nicht immer das das Optimale ist, weil oft die Praxis sehr viel zeigt. Also wenn jetzt da wer jahrelang, weiß nicht, zum Beispiel Betriebsrat war und genauso auch den rechtlichen Teil gehabt hat, aber auch die Sorgen und auch die Ängste von den Mitarbeitern gekannt. Also einen gewissen Realitätsabgleich braucht man. Genau, dann tut man sich auch leichter, überhaupt in einer Bezirksstelle zum Beispiel. Mhm. Ja. Weil da hat man jede Minute mit dem anderen vor sich stehen. Ja. Und da tut man sich halt dann leichter, wenn man sich auf solche Situationen einstellen kann. Mhm. Sonst, wenn man sich jetzt generell für die Arbeitskammer interessiert, was würdest du raten, der da ein bisschen mehr wissen möchte? Einmal auf unsere Homepage schauen. Ja, Homepage. Also das ist sicher eine gute Idee. Mhm. Wir haben auch von den Bezirksstellen eine Homepage, das heißt, da kann man schauen, welche Veranstaltungen gibt es. Ja. Wir bieten ja doch einiges an, es wird ja an, mit Plakaten auch ausgesendet. Ja. Das ist jetzt aber eben eher regional. Genau. Ansonsten, weißt du, gibt es sowas auch außerhalb Niederösterreichs? Wie schaut das aus? Wir haben in jedem Bundesland. Es gibt in jedem Bundesland ganz eine ganz Österreich. Mhm. Und über die Länderkammern steht eben die Bundesarbeiterkammer. Mhm. Also die ist einmal über drüber, die auch dann die ganzen Aufgaben nach unten delegiert. Okay. Das ist dann nochmal der Dachverein quasi. Dachverein. Mhm. Ansonsten, weißt du, gibt es sowas auch in anderen Ländern oder ist das was Österreichisches? Also es ist österreichisch sicher sehr spezifisch. Ja. Es gibt schon noch auch außerhalb so eine Art Arbeiterkammer, aber nicht so wie bei uns wirklich auch vom Gesetz her verankert, nicht mit diesen Serviceangeboten. Ja. Also da sind wir, glaube ich, schon sehr speziell. Mhm. Das heißt, dass ihr da eigentlich noch tiefer drin seid als vielleicht andernorts. Ja. Alles klar. Dann danke ich dir. Gerne. Wir hören uns. Super, danke. Wie uns die Susanne erzählt hat, gibt's wohl auch Berufe über Berufe. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann unterstützt mich doch einfach auf Patreon und abonniert mich auf iTunes. In diesem Sinne, macht es gut, ciao!